Dies sind unsere Schlagzeilen. Sanierung des Radweges abgeschlossen, erfolgreiche Benefiz-Comedy-Nacht und Rodewald gelingt Remis in Haßbergen. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Die Arbeiten für die Sanierung des Radweges auf dem Weserwall wurden nunmehr abgeschlossen. Damit wurde eine wichtige Maßnahme für die Verbesserung der Radwege im Stadtgebiet erfolgreich umgesetzt. Mit rund 39.000 Euro ist die Maßnahme im Kostenrahmen des Ausschreibungsergebnisses geblieben. Im Frühjahr wird nochmals ein Nachwalzen der Oberfläche stattfinden, um die letzten Unebenheiten auszugleichen. Vor kurzem veranstaltete der Verein Hafensänger und Puffmusiker zum ersten Mal eine Benefiz-Comedy-Nacht. Der Erlös der Veranstaltung wird dem Projekt Ich glaub an mich des CJD Nienburg zugutekommen. Der Vorsitzende des Vereins, Oliver Wolf, freute sich über einen gelungenen Abend. Ich fand es eine sehr gelungene Veranstaltung. Wir haben knapp 250 Zuschauer gehabt und für die erste Comedy-Veranstaltung, die wir in dem Rahmen gemacht haben, war das sehr, sehr gut. Also wir haben dank guter Sponsoren und der ganzen Zuschauer haben wir einen Überschuss von gut 4.500 Euro erwirtschaftet und wir als Hafensänger und Puffmusiker haben das Ganze auf 5.000 Euro fürs CJD aufgestockt. In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten des Land- und Gartentechnikunternehmens in der Wamser Straße in Bohnhorst. Die Täter hatten zunächst versucht, die Eingangstür aufzuhebeln und schlugen anschließend die Türverglasung ein. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe diverse Geräte zur Landschafts- und Gartenpflege im Wert von 8.200 Euro. Die Polizei Stolzenau hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußballkreisliga wurde am Wochenende lediglich eins der angesetzten 7 Nachholspiele ausgetragen. Grund hierfür war das schlechte Wetter und die dadurch bedingten Platzverhältnisse. Gespielt wurde in Haßbergen. Hier endete die Partie zwischen dem SCH und den Gästen aus Rodewald 2:2 unentschieden. Die Hausherren konnten früh durch Mirko Grünert in Führung gehen, kassierten aber umgehend den 1:1 Ausgleich durch Rodewalds Jörn Meyer. In der 48. schoss Großhimmlinghaus die Gäste sogar in Führung. Erst in der 88. Minute konnte Haßbergen in Person von Michael Bultmann per Strafstoß den 2:2 Ausgleich erzielen. Danke Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.